Eine kurze Röcke, das an Männern Nerven zerrt. Doch besser ist es allemal, als wäre es umgekehrt. Könnte man von vorn beginnen, noch einmal völlig neu, würde man so fahren parat mit dem Wissen, das man heute hat, im Vorfeld vieles schon erkennen und die Spreu vom Weizen trennen. Doch ist es nicht der Mühe wert, darüber nachzudenken? Denn niemand kann, wenn auch begehrt, uns eine zweite Chance schenken. In Stadelheim, genau gesagt, im Ostbau auf B1, vergaß ein Wärter zuzusperren. Eine Kaum.